Liebes Kind, das ist der Tick von euch Frauen. Warum wollt ihr uns dann immer durchschauen? Doch ich sage Ihnen ganz im Vertrauen, was Sie da glauben, stimmt nicht die Spur. Ich seh's am Gesicht, ob sein Mann die Wahrheit spricht. Ach, wie raffiniert, nächstens geh ich noch maskiert. Junger Mann, wenn Sie auch nett und charmant sind, glauben Sie mir, dass Sie längst schon erkannt sind. Denn wenn Sie zu mir auch noch so galant sind, schlägt Ihr Herz für die anderen. Ich muss ganz offen gestehen, dass Sie wirklich nicht vom Tanzen verstehen. Warum soll man auch das Flirten umgehen, wenn man es nur nicht übertreibt? Junger Mann, wenn Sie auch nicht mehr ganz frei sind und wenn Sie mir auch nicht ganz einerlei sind, muss ich sagen, dass ich nichts mehr dabei finde, wenn es nur hübsch in Grenzen bleibt. Schlagen Sie mit ein, wir wollen Kameraden sein. Liebe kann vergehen, gute Freundschaft bleibt bestehen. Schöne Frau, ich muss ganz offen gestehen, dass Sie wirklich was vom Tanzen verstehen. Warum soll man auch das Flirten umgehen, wenn es nur hübsch in Grenzen bleibt?